Fährt. Denn nur so weißt du, was hier recht ist und verkehrt. Ich bin dankbar für zwei Augen in meinem Kopf. Denn nur das, was ich sehe, glaube ich hier noch. Kein Problem, ist okay, wenn du mal anders tickst. Weil Glück das Schicksal leitet, solange du dankbar bist. Denn in einem Meer voller Lügen ist kein Land in Sicht. Bist du dankbar von Angesicht zu Angesicht? Guck, deine Antwort wird zeigen, was für ein Mensch du bist. Hörst du lieber auf das Schlechte, ja, dann lenkt es dich. Kleine Dinge, die großes Glück ausmachen. Die Letzten werden die Ersten sein, du kannst es auch schaffen. Ich bin dankbar, dass ich Mucke aus dem Bauch mache. Ich bin dankbar jeden Morgen, wenn ich aufwache. Denn im Grab, Bruder, glaub mir, bist du ganz allein. Hab Respekt vor dir selbst, zeig ein wenig Dankbarkeit. Mama hat gesagt, ich soll ein wenig dankbar sein. Deshalb schreibe ich dieses Lied und zeige Dankbarkeit. Noch sind sie da, eines Tages bin ich ganz allein. Ein Danke für die Zeit ist alles, was mir bleibt, weil Papa hat gesagt, ich soll ein wenig dankbar sein. Deshalb schreibe ich dieses Lied und zeige Dankbarkeit. Noch sind sie da, eines Tages bin ich ganz allein. Ein Danke für die Zeit ist alles, was mir bleibt. Ich bin dankbar, dass Mama mich geboren hat, Vater mich erzogen hat, damals in der großen Stadt. Es war nach Sieb, dass ich meine Eltern scheiden ließen. Ich zog Erfahrungen aus all den Krisen. Bin dankbar, dass meine Ex mich betrogen hat. Vielen Dank, dass ich mein Geld nie mehr mit Drogen mach. Ich bin dankbar für ein Dach überm Kopf. Dennoch, wenn sie sagen, mach es nicht, mach ich es doch. Vielleicht schaffe ich es noch. Bruder Sono, gib den Beat. Für diesen Sound hast du ein Dankeschön verdient. Jeju lacht und sagt, der Rest bekommt 80. Ein Danke an ihn und Fies, unseren Consiglieri. Das Team ist komplett, ich kann meinen Traum zum Beruf machen. Und überall die Hater laut in der Booth lachen. Ja, ich weiß, man fühlt sich manchmal allein. Doch alles wird gut, wenn du dich dankbar erweist. Mama hat gesagt, ich soll ein wenig dankbar sein. Deshalb schreibe ich dieses Lied und zeige Dankbarkeit. Noch sind sie da, eines Tages bin ich ganz allein. Ein Danke für die Zeit ist alles, was mir bleibt, weil Papa hat gesagt, ich soll ein wenig dankbar sein. Deshalb schreibe ich dieses Lied und zeige Dankbarkeit. Noch sind sie da, eines Tages bin ich ganz allein. Ein Danke für die Zeit ist alles, was mir bleibt, was mir bleibt, was mir bleibt.